Einheit 15. A. Übung 1a. Hallo Lia, komm rein. Möchtest du einen Tee? Hallo Sevil, danke gern. Und wie war dein erster Monat im Meiermarkt? Sehr gut. Ich habe nette Kollegen, die mir bei der Einarbeitung geholfen haben. Und die Kunden waren bis jetzt auch sehr nett. Ich habe übrigens gestern meine erste Gehaltsabrechnung bekommen. Und? Bist du zufrieden? Ja, schon. Ich wusste ja, wie viel ich verdienen würde. Aber als ich meine Gehaltsabrechnung gelesen habe, war ich doch überrascht, wie hoch die Abzüge sind. Ja, ich weiß. Das Bruttogehalt ist nicht gleich Nettogehalt. Ich verdiene brutto 1.550 Euro. Aber ich bekomme nur ca. 1.165 Euro netto raus. Ich habe nicht gedacht, dass ca. 25% von meinem Gehalt einbehalten werden. Das geht mir genauso. Ich bin auch immer wieder überrascht, wie hoch die Steuern und Abzüge sind. Du kennst dich ja mit Gehaltsabrechnungen aus. Ich habe hier einige Sachen nicht verstanden. Zeig mal her, vielleicht kann ich dir ja helfen.